an einem schönen Sonntagmorgen im Herbst gsi. Die Sonne ist am Himmel goldig aufgestiegen. Der Morgenwind ist über die Felder gestrichen. Der Tau ist noch auf den Gräsern gelegen. Sie im Schlaf verwachen. Alle hatten an dem schönen Wetter ihre Freude gehabt und sind vergnügt und übermütig gsi. Ist das ein Tag? Festet wird, das ist kein Tag. Da mach ich mit, wenn's nur frische Eichle gibt. Der Igel, der ganz in der Nähe gewohnt hat, ist vor seiner Haustür gestanden und hat am liebsten auch mitgemacht. Er hat sich aber nicht so recht getraut. Darum ist er bei seiner Hütte geblieben und hat von weitem dem fröhlichen Treiben zugeschaut. Er war auch gut aufgelegt und hat vor sich angepfiffen. Plötzlich hat er angefangen zu singen. Nicht gerade schön, aber von Herzen. Heute ist Sonntag, tralala. Niemand muss arbeiten gehen. Blumen bei dem Sonnenschein. Was könnte da noch schöner sein? Heute ist Sonntag, tralala. Ich bin heute der glücklichste Mann. Ich kann machen, was ich will. Das ist zähne, das ist viel. La, la, la, la, la, nach dem Liedli ist er vor seinem Haus hin und her gelaufen und hat nicht recht gewusst, was er soll machen. Dann hat er aber eine gute Idee gehabt. Ich könnte eigentlich ein bisschen spazieren und schauen, wie es in meinem Garten mit meiner Rübe steht. Dann hat der Igel seine Frau gerufen. Du, Mameli, willst du auch mitkommen? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ob du willst auf einen Spaziergang mitkommen. Aber Papperi, du weißt doch, ich muss zuerst noch unsere Kinder baden und ihnen dann das Sonntagskleid anlegen. Das geht noch ein Zeitchen. Gut, dann gehe ich halt allein. Ich hau es geschwind in unseren Garten. Ciao, Mameli. Ciao, Papperi. Der Igel hat die Haustür zugemacht und ist davongezottelt. Zufrieden hat er vor sich angewöhnt. Heute ist Sonntag, tralala. Kaum war er beim Hörnöpfelacher, ganz in der Nähe von seinem Garten, ist der Hase zu Herz stolzieren gekommen. Der hat das schönste Sonntagsgewände angehabt. Und der Spazierstock hat den Stink wichtig in der Luft umzwirbelt. Und dazu hat er so da, wie wenn ihn die ganze... Der Riegel hat gestaunet. Potzhämmerli, Potzhämmerli, der Hass kommt jetzt vorne her. Potzhämmerli, Potzhämmerli, dem scheint es meine gut zu gehen. Der Hass ist ohne links und rechts zu schauen auf den Igel zugekommen und hat lässig mit der goldigen Uhrenkette gespielt. Dazu hat er einen Marsch gepfiffen. Das hat dem Igel schon ein bisschen Eindruck gemacht. Ganz scheu hat er ihm Grüezi gesagt. Guten Morgen, Herr Hass. Der Hass hat ihm aber keine Antwort gegeben. Der hat wieder gepfiffen und den Igel mit keinem Blick gewürdigt. Da hat der Igel gesagt, gehört denn der nicht? Dann sagen wir halt nochmal Grüezi. Guten Tag, Herr Hass, schönes Wetter heute. Hat der Schübel in den Ohren? Probieren wir es nochmal. Guten Morgen und guten Tag und Grüezi, Herr Hass. Ist das ein Aufschneider? Schau da her, der Igel. Was machst denn du da so früh am Morgen? Weil es so schön ist, tue ich ein bisschen spazieren. So, du machst ein kleines Spaziergängli. Das ist schon nicht, das ist schon nicht. Was ist denn da nicht? Eben, dass du ein Spaziergängli machst. Der Igel mit seinen krummen Beinen, mit seinen O-Beinen macht ein Spaziergängli. Das hat der Igel nicht gern gehört. Alles hat man über ihn können sagen. Aber ihn wegen seiner krummen Beine auslachen, nein, das hat er nicht vertraut. Er hat ja schließlich nichts dafür können. Ein bisschen giftig hat dann der Igel zurückgegeben. Haben Sie gemeint, Ihre langen X-Beine seien etwas mehr wert, Herr Haas? Das will man hoffen, das will man hoffen. Wenn wir mal miteinander ein Wettrennen machen und schauen, wer der schneller ist. Ha, ich bin sicher, dass ich sie stehen lasse. Ein Wettrennen, einverstanden, einverstanden. Und was kommt der Sieger rüber? Ein 5 Lieber und ein Fläschchen Schnaps, bist du? Entschuldigung, sind Sie einverstanden? Natürlich, natürlich, wenn wir gerade starten. Juhu, nur noch so gesprengt. Ich muss zuerst noch etwas im Magen haben, sonst kann ich nicht rennen. Ich gehe jetzt schnell heim und etwa in einer halben Stunde bin ich wieder da. Dann kann es losgehen. Einverstanden? Selbstverständlich, selbstverständlich, aber pressiere ein bisschen. Da hat der Igel rechts umgekehrt gemacht und ist schnell heimgerannt. Dazu hat er gepfiffen und gesungen. Der meint mit seinen langen Beinen,